Was war zu sehen? Furcht. Oh, damit steht die Szene. Betsy, du bist ja so ein Schatz, so ein braves Hündchen. Okay, jetzt holen wir Kerl und drehen die Gegenschüsse unseres Meisterwerks. Hallo? Platz 5. Ex Machina. Hi. Von Alex Garland. Ich bin Caleb. Hast du einen Namen? Ja, Ava. Puh, diese Frauenfigur in Ex Machina. Denn das irritierende Begehren, das Caleb gegenüber der Maschinenfrau zu empfinden beginnt. Freut mich, dich kennenzulernen, Ava. Ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Dieser begehrliche Blick, den Caleb wirft, das ist natürlich auch der Blick, den wir werfen. Vielleicht geht es weiblichen Kinogängern anders. Caleb, was ist dein Typ? Alex Garland jedenfalls schafft diese schwer auszuhaltende Kumpanei zwischen seiner Figur Caleb und den männlichen Zuschauern, indem er Ava mit der schwedischen Schauspielerin Alicia Vikander besetzte. Und deren sinnliche Attraktion funktioniert, obwohl Ava im Film Ex Machina unterhalb der Brust nur einen in Anführungsstrichen Körper aus Stahl, Carbon, Latexhaut und anderem künstlichen Zeugs hat. Trotzdem sind wir ihrer erotischen Anziehung auf verstörende, ja eben irritierende Weise ausgeliefert. Und wir können es wegdenken, wie wir wollen. Wir bleiben im Kino Voyeur. Ex Machina ist ein verdammt hinterhältiger und grandioser Film. Platz 4. Big Eyes von Tim Burton. Tim Burton hat eine weibliche Heldenreise erzählt. Malerin malt immer großäugige Kinder. Ihr Mann gibt sich als Urheber dieser Kunstwerke aus. Nach vielen Jahren verklagt sie ihn. Und die Welt erfährt, dass Mrs. Keane und nicht Mr. Keane die kitschigen Bilder malte. Ja, und nu? Und noch ein Film mit diesem Based on a True Story? Denn die Keens hat's wirklich gegeben. Ja, aber, und nu? Ich hab so eine Angst. Platz 3. Ihr euch. Hedi Schneider steckt fest von Sonja Heiß. Das einigermaßen heile Leben von Hedi, Mann, Kind, Job, bricht auseinander, als sie von heute auf morgen Panikattacken bekommt. Ja, ich verstehe nicht, wie ich keine Angst haben soll, wenn ich mir die ganze Zeit vorstelle, ich ende im betreuten Wohnen. Laura Tonka als Hedi torkelt durch ihr angstbesetztes Leben irgendwo zwischen Glückspillen, idiotischen Ärzten, eben solchen Therapeuten betrogen werden und einer finalen Schlammkur in Skandinavien. Klar geht sie uns fürchterlich auf die Nerven, dieses Feststecken, unerträglich. Aber die Sympathie, die Sonja Heiß zu ihrer Protagonistin hat, reißt uns mit. Wir können ja einfach einen Tag lang glücklich sein. Und dann sofort wieder unglücklich, dann nehmen wir uns nicht so viel vor. Hedi Schneider wird zu einer zugegeben arg ins Schlingern geratenden, am Ende aber sehr starken Frauenfigur, weil ihr jede Künstlichkeit abgeht. Platz 2. Die Gärtnerin von Versailles von Alan Rickman. Starke Frauenporträts überzeugen nur, wenn sie nicht leblos oder abstrakt sind. Aber im Ernst, ein Film über die Gartenbaukunst des Absolutismus, dem jedes Gefühl für den Raum abgeht? Der Film Die Gärtnerin von Versailles, der die ehrenwerte Idee einer emanzipierten Frau zur Zeit des Sonnenkönigs verhandelt, bräuchte etwas von der prallen Lebendigkeit der angstneurotischen Hedi Schneider. Wer ist das? Platz 1. Eine Sängerin. Die abhandene Welt. Von Margarete von Trotter. Kennst du sie? Nein, ich bin ganz zufällig auf diesen Artikel gestoßen. Verblüffend. Doppelgängerin. Das gibt's nur in der Literatur. Die psychotherapeutische Methode der Familienaufstellung funktioniert so, dass der Klient aus der Seminargruppe Stellvertreter sucht, die Vater, Mutter oder Schwester darstellen. Die werden in den Raum gestellt. Familienaufstellung und Kino ähneln sich, weil beide dunkle Geheimnisse der Familie aufhalten. Wahrscheinlich war das die Absicht, die Margarete von Trotter für die abhandene Welt hatte. Stelle Barbara Sukowa, Katja Riemann, Matthias Habich, August Zirner, Rüdiger Vogler und Karin Dohr in den, in Anführungsstrichen, Kinoraum. Und dann schauen wir mal, welches Geheimnis sich auftut. Wer wessen Schwester, Tochter, Vater oder Doppelgänger ist. Aber verstehen muss man's doch, wer was mit wem was gewesen sein könnte. Ich hingegen habe nichts verstanden. Das ist übrigens auch mit Familienaufstellung manchmal so. Und dann, nach Jahren, ergo, können wir sogar hier in den Top 5 fürs Leben lernen, im richtigen Moment nämlich demütig nichts mehr verstehen zu wollen. Ich geb's auf, es ist mir zu hoch.